bringt er, der Samstagabend bei Sunshine Live. Und normalerweise an dieser Stelle ja die House Edition, aber passt ja wunderbar nahtlos rein in die Trackstore Mix Mission 06. Über 200 Stunden lang, über 100 DJs, 10 Tage lang hier bei Sunshine Live in the Mix. Und in diesen ersten beiden Stunden jetzt, zwischen 20 und 22 Uhr, da gibt's Musik hier von uns aus dem Studio von Gord und Greg Silver. Und dann ab 22 Uhr gibt's zwei internationale Gastmixer. Einmal aus Schweden von Noir ab 23 Uhr und DJ Sares ab 23 Uhr dann. Habe ich jetzt zweimal das gleiche gesagt. Noir ab 22 Uhr und DJ Sares ab 23 Uhr aus Jugoslawien. Die Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. We'll be right back. Trackstore Mix Mission 06. We just can't get enough. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy. We'll be right back. das ist sie, die Trackstore Mix Mission 06. Über 200 Stunden bis ins neue Jahr hinein wird bei Sunshine Live durchgemixt. Und in dieser Stunde und in der nächsten Stunde, das heißt bis um 22 Uhr, die Sounds House und Elektro, wie jeden Samstagabend von Gorge und Greg Silver. Und dann ab 22 Uhr gibt es zwei richtig geile Gastmixe für euch. International erzählen wir später noch ein bisschen was dazu. Und wer es ein bisschen härter mag, der bekommt ab Mitternacht direkt auf den Nuss, denn da gibt's Frankie Tunes, Charlie Low Noise und Verano. Das Ganze aus dem 360 Grad in Bochum. Die Trackstar Mix Mission 06 übertragen wir live on Tour draußen aus dem 360 Grad in Bochum bis um 5 Uhr morgens. Und wenn ihr euch informieren wollt über die Veranstaltung, wie ihr hinkommt und vieles, vieles mehr, alles gibt's auf unserer Homepage unter www.sunshine-live.de oder www.360-grad-bochum.de. We'll be right back. am Samstagabend und wir sind mittendrin in der Trackstore Mix Mission O6 und wir sind mittendrin bzw. am Ende der 27. Stunde. Das heißt, gleich geht's rein in die Stunde 28. Über 200 Stunden erwarten euch, über 100 DJs, das Ganze 10 Tage lang bis ins neue Jahr. Und jetzt gibt's kurz die News, dann mehr Musik von uns hier aus dem Studio. Yeah.